WDR 5 Doc 5 Das Feature. Wenn Sie hier in die Stadt gehen und die Menschen fragen, dann werden Sie in den allermeisten Fällen die Antwort bekommen, wieso ist es doch Schluss mit Atomen. Das ist das, was in den Köpfen der Menschen drin ist. Alexander Fendt lebt im niedersächsischen Lingen und ist Mitglied beim Bündnis Agil. AtomkraftgegnerInnen im Emsland. Die wenigsten wissen, dass wir hier überhaupt noch diese Brennelementfabrik haben. Die wenigsten wissen, dass die Brennelementfabrik auch nach jetzigem Stand unbefristet produzieren kann. Die wenigsten wissen, mit welchen Stoffen hier hantiert wird und wie gefährlich diese Stoffe sind. Seit über 50 Jahren produziert die Fabrik Brennelemente, die wesentlichen Teile im Reaktorkern von Atomkraftwerken, gefüllt mit dem Brennstoff Uran. Sie gehört dem französischen Kernenergiekonzern Framatome, einem der ganz großen im weltweiten Nukleargeschäft. Aber das Uran kommt aus Russland. Weiter hinten sieht man dann auch das Werkstor und den großen Zaun, mit dem die Brennelementfabrik gesichert ist. Russland liefert schon seit vielen Jahren Uran für die Fabrik im Emsland. Jetzt plant das Unternehmen auch eine direkte Zusammenarbeit bei der Fertigung von Brennelementen und sucht Unterstützung beim russischen Staatskonzern für Atomenergie, Rosatom. Man sagt ja jetzt in Europa, wir wollen uns unabhängig machen von russischem Einfluss, vor allen Dingen auch im Energiesektor. Und hier möchte man ja jetzt die Produktion noch ausweiten. Und trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mit der russischen Atomindustrie Geschäfte machen. Atompoker mit Russland. Deutsche Brennelementefabrik will mit Rosatom kooperieren. Ein Feature von Maike Hildebrand und Karl Ammansberger. Wir befinden uns in einem sehr bewaldeten Gebiet im Süden von Lingen. Im Grunde stehen wir hier mitten im Wald vor der Brennelementfabrik. Was man von hier aus sieht, ist nur die Straße, die hier auf das Gelände führt, mit einem Schlagbaum davor. Die Advanced Nuclear Fuels GmbH, kurz ANF, ist die einzige Brennelementefabrik Deutschlands. Trotz des Atomausstiegs darf das Unternehmen weiter produzieren, weil der Betrieb selbst keinen Strom erzeugt. Und hier zentral in der Mitte, das ist die Fertigungshalle, kann man sehr schön sehen. Und die Verladerampe, wo dann anschließend die fertigen Brennelemente auf Lkw verladen werden. Diese Brennelemente gehen an Kunden in ganz Westeuropa. Früher belieferte ANF auch das Kernkraftwerk Lingen, das im April 2023 als eines der letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurde und sich jetzt im Rückbau befindet. Seit mit dem Ende der Atomkraft der deutsche Markt weggebrochen ist, produziert die Firma ausschließlich für den Export. Rund 400 Menschen arbeiten hier. Atomkraftgegner Alexander Fendt war noch nie in der Fabrik. Auch wir haben für eine Betriebsführung keinen Termin bekommen. Im November 2024 wurde sie uns von ANF mündlich zugesagt. Dann bekamen wir monatelang keine oder ausweichende Antworten auf schriftliche Nachfragen. Und im August 2025 schließlich die Erklärung, aus Sicherheitsgründen leider nicht möglich. Vor dem Verwaltungsgebäude der ANF wehen drei Flaggen an Masten im Wind. Im Moment sehen wir da die Flagge von UK, Frankreich und den Niederlanden. Und diese Flaggen, die zeigen immer genau an, für welche Länder hier gerade Brennelemente produziert werden. In Zukunft will ANF auch Brennelemente für Atomkraftwerke in osteuropäischen Ländern herstellen und damit die Produktion erweitern. Der Kontext ist, dass in 5 europäischen Ländern, der Tschechischen Republik, in Slowakei, Bulgarien, Ungarn und auch in Finnland 19 sogenannte WWR-Reaktoren betrieben werden. Das sind Reaktoren russischer Bauart. Für diese Reaktoren sind die Betreiber der Anlage, wenn es um Brennelemente geht, von Lieferungen aus Russland abhängig. Und die brauchen jetzt eine schnelle und zuverlässige Alternative. Mario Leberig ist bei der deutschen Framatome GmbH einer Tochter des französischen Kernenergiekonzerns, verantwortlich für den Bereich Brennelemente. Die von ihm beschriebene Alternative zu russischen Brennelementen soll zukünftig in Lingen entstehen. Wir haben jetzt das Glück, dass wir mit Lingen eine Fabrik haben, die sehr flexibel ist. Wir haben Mitarbeiter, die 50 Jahre Erfahrung haben im Brennelementgeschäft. Diese Fabrik ist mit kleinsten Umbauten in der Lage, zeitnah diesen Brennstoff zu erzeugen. Das ist eine Riesengelegenheit. Lingen ist die beste Fabrik, um unseren europäischen Partnern zu helfen. Alexander Fendt von der Bürgerinitiative gegen Atomkraft hingegen meint, da muss man schon schlucken. Wenn man eigentlich denkt, man lebt in einem Land, das sich abgekehrt hat von der Atomkraft, aus guten Gründen, ganz einfach, weil es zu gefährlich ist, weil es unwirtschaftlich ist, weil man Hinterlassenschaften damit produziert, von denen man nicht weiß, wohin damit, über tausende von Generationen. Und dann stellt man fest, Mensch, hier in Lingen, am eigenen Wohnort, brummt diese Industrie aber noch ganz ordentlich. Um die speziellen Brennelemente anfertigen zu können, plant ANF, sie unter Mitwirkung von Twell zu produzieren, einem 100%igen Tochterunternehmen von Rosatom. Das Vorhaben ist besonders heikel in Zeiten des Krieges. Rosatom ist ein Staatskonzern, der direkt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin untersteht. In der zivilen und militärischen Atomindustrie Russlands kontrolliert Rosatom über 400 Firmen. Finanziert wird der Konzern aus dem russischen Staatshaushalt. Привет, Mr. Stryviak. Hi, hello. How are you? We will be inside. I've reserved a table. Let's go then. Yeah. Rosatom is not doing business. It's doing geopolitics. Rosatom macht keine Geschäfte. Es geht um Geopolitik. Es wurde von Wladimir Putin in dieser Form als staatliches Unternehmen mit einem einzigen großen Ziel gegründet: den politischen Einfluss Russlands durch die Schaffung von Abhängigkeiten von russischen Kernbrennstofflieferungen, russischen Technologien und russischen Ingenieuren zu vergrößern. Für Putin ist das alles ein Teil seiner Waffenindustrie. Er hat verschiedene Arten von Waffen. Und Rosatom ist eine sehr hochentwickelte Waffe im Kampf gegen den Westen. And Rosatom is very sophisticated weapon in fighting the West. Wladimir Slivyak ist russischer Umwelt- und Energieaktivist. 1989 gründete er mit ein paar Gleichgesinnten eine der ersten Umweltorganisationen in der ehemaligen Sowjetunion, Ecodefense. Bis heute führt er international erfolgreich Kampagnen für Umweltschutz und gegen Atomenergie durch. Dafür wurde er 2021 mit dem alternativen Nobelpreis, dem Right Livelihood Award, ausgezeichnet. Ein Jahr später verließ er Russland, weil er ins Visier des russischen Geheimdienstes geraten war. Heute lebt er in Deutschland. Für das Interview wollte er sich in einem Café in Berlin treffen. Ich wurde Ende April 2025 zum ausländischen Agenten erklärt. Ein ausländischer Agent zu werden bedeutet, zunächst einmal kann ich natürlich nicht nach Russland zurückkehren, weil ich dann einfach eingesperrt würde. Und natürlich wird es schwieriger, in andere Länder zu reisen, weil ich jetzt nachprüfen muss, gibt es Abkommen über die Auslieferung von Straftätern zwischen Russland und dem Land, in das ich reisen möchte? Ja, nun, es wird immer riskanter. Für Kampagnen reist Wladimir Slivyak auch in Länder, in denen Rosatom Atomkraftwerke bauen und finanzieren will. So wie etwa in Afrika. Der Aktivist warnt Regierungen und Bevölkerung davor, die Unterstützung des Staatskonzerns anzunehmen. Ungarn beispielsweise hat das bereits getan. Beim Projekt Paks 2, der Erweiterung eines Kernkraftwerks, das einmal einen Großteil des Strombedarfs im Land decken soll. They already got the loan from Russia. Sie haben schon ein Darlehen aus Russland in Höhe von über 10 Milliarden Euro für den Bau dieses Kernkraftwerks erhalten. Und wenn man sich die letzten 3,5 Jahre ansieht, war Ungarn immer das Land, das alle möglichen Sanktionen gegen Rosatom blockiert hat. Sie wollen das Geld aus Moskau. Sie wollen, dass dieses Atomkraftwerk in Ungarn gebaut wird, weil sie nicht nur sich selbst mit dieser Energie versorgen, sondern auch den Rest der Energie, den sie nicht verbrauchen, an andere europäische Länder verkaufen und damit gutes Geld verdienen werden. Wladimir Sliwiak erläutert, auf diese Weise stehe Ungarn im Gegenzug mehr oder weniger unter der politischen Kontrolle Moskaus. All those deals are paid by Russian state budget. Alle diese Geschäfte werden vom russischen Staat, vom russischen Steuerzahler bezahlt. Es geht also nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, Geld auszugeben, um seinen politischen Einfluss zu vergrößern. And to create dependencies on Russia. Zum Ersten bauen wir kurzfristig exakt die gleichen Brennelemente nach, die schon seit Jahren in diesen Reaktoren verwendet werden. Das ist also ein erprobtes Design, eine erprobte Lösung, die ist sicher und schnell. Für diesen ersten Schritt brauchen wir einige wenige Maschinen. Um die Brennelemente identisch herzustellen, brauchen wir auch genau die Maschinen, die in der Fertigung in Russland verwendet werden, bei Twell. Nur in einer ersten Phase sei das Unternehmen auf die Rosatom-Tochter Twell angewiesen, wenn es die speziellen Brennelemente produzieren will, betont Mario Leberig. Wir bauen jetzt quasi in Lizenz das erprobte Design nach, brauchen dafür diese Maschinen, die wir übernommen haben, die wir in unsere Fabrik einbauen werden und dann auch selber benutzen können. Das heißt, wir brauchen keine Twell-Mitarbeitenden, die in die Fabrik kommen. Aber den Einbau neuer Maschinen kann ANF nicht einfach durchführen. Wesentliche Veränderungen in der Produktion müssen erstmal behördlich genehmigt werden. Das schreibt das Atomgesetz vor. Und dafür hat die Firma schon eine Genehmigung beantragt. Diese erste Phase, das ist ja die kritische Phase, um die es auch geht bei Ihrem Antrag. Wie lang wird diese Phase denn gehen? Als Erstes probieren wir erstmal die Genehmigung zu kriegen. Das dauert schon 3,5 Jahre, die jetzt hier das Verfahren läuft. Später wolle sich das Unternehmen dann wieder von russischer Unterstützung lösen. Im zweiten Schritt haben wir unser eigenes Design, dann brauchen wir selbst diese Maschinen nicht mehr. Und alles, was wir dann machen, ist 100% europäisch, völlig unabhängig von allen anderen Ländern, können wir dann unser eigenes 100% europäisches Design erzeugen. Im März 2022 beantragte ANF die Genehmigung bei der zuständigen Behörde, dem niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Wir haben Lieferverträge, die wir erfüllen wollen. Wir wollen unseren europäischen Partnern helfen. Und jetzt brauchen wir die Genehmigung für diesen Umbau, diesen Aufbau dieser wenigen Maschinen. Im September 2025 hatte das Ministerium über den Antrag noch nicht entschieden. I'm absolutely warning against any kind of cooperation with Rosatom. Ich warne ausdrücklich vor jeder Art von Zusammenarbeit mit Rosatom. Gerade jetzt, zur Zeit des Ukraine-Krieges und zu einer Zeit, in der die russische Regierung und der russische Präsident ständig sagen, dass es auch einen Krieg mit der NATO geben könnte. Could be war with NATO as well. Der Aktivist Wladimir Sliwiak. Well, let's imagine Rosatom. Stellen wir uns vor, Rosatom arbeitet in Lingen und es kommt zu einem militärischen Konflikt. Zum Beispiel, wenn Russland in eines der baltischen Länder oder sogar in Polen einmarschiert. Länder, die Teil der NATO sind. Und ich meine, in diesem Fall wird Putin Rosatom nutzen, um die nukleare Versorgung in Europa so weit wie möglich zu sabotieren. Er könnte Unfälle in Kernkraftwerken mit beschädigtem Brennstoff provozieren oder etwas in Lingen machen, womit die gesamte Versorgung unterbrochen würde. Für die Genehmigung von kerntechnischen Anlagen ist in Deutschland das jeweilige Bundesland verantwortlich. In der Regel sind es die Umweltministerien der Länder, die sich damit befassen. Der Bund übt aber die Aufsicht aus. In Niedersachsen muss Umweltminister Christian Meyer von den Grünen über den Antrag von ANF entscheiden. Die Sicherheitsbehörden warnen, auch gerade in den letzten Wochen und Monaten, vor einer verstärkten Sabotage-Spionagetätigkeit. Und hier geht es um Brennelemente. Und da darf keinerlei Sicherheitsrabatt gegeben werden, dass da irgendwelche Manipulationen stattfinden, dass da Gefahren ausgelöst werden. Und die müssen natürlich intensiv geprüft werden. Deshalb ist es eben ein anderes Verfahren, als wenn man eine Brennelementefabrik erweitert für westeuropäische Reaktortypen in Demokratien. Welche Auswirkungen könnte die Kooperation mit Rosatom für die innere und äußere Sicherheit Deutschlands haben? Das muss nun das Ministerium prüfen. Kommt es zu dem Schluss, dass eine Gefährdung besteht, kann der Minister den Antrag von Advanced Nuclear Fuels ablehnen. Aber ich kann nicht einfach sagen, politisch passt mir das nicht, ich will keine Brennelementefertigung haben. Das wäre kein Grund, das wäre ein politisches Argument, sondern es muss wirklich auch auf die konkreten Sicherheitsfragen dort bezogen werden. Das muss Gefahren, Spionage, Sabotage konkreter, erheblicher Art sein. Wie real die Gefahren sind, das will Christian Meyer wegen der Brisanz nicht allein im Landesministerium entscheiden. Und er muss es in diesem Fall auch nicht. Die Sicherheitslage kann nur der Bund bewerten. Wie hoch die Gefahr ist, können nur die Sicherheitsbehörden des Bundes uns mitteilen. Das ist ja auch alles Verschlusssache natürlich. Und am Ende hat der Bund die letzte Hand. Das ist in der Atomenergie immer so. Im Bundesumweltministerium steht uns Pressesprecher Bastian Zimmermann für ein Interview zur Verfügung. Wir stehen laufend mit den Sicherheitsbehörden, wie insbesondere dem Bundesnachrichtendienst, über die allgemeine Sicherheitslage im Austausch. Hierzu gab es schon eine Vorprüfung durch die Sicherheitsbehörden und vor Abschluss des Genehmigungsverfahrens wird es nochmals eine Prüfung geben. Zu Näherem können wir uns während des laufenden Verfahrens leider nicht äußern. Kommt jetzt auch, glaube ich, gerade der Sicherheitsdienst. Guten Tag. Wir haben nichts angemeldet für heute oder sowas, ne? Nee, wir stehen hier. Kleines Interview. Ja, genau. Ja, danke. Gleichfalls. Für angemeldete Blockaden oder Mahnwachen stand Alexander Fendt schon häufig vor dem Werkstor der Brennelementefabrik. Zusammen mit Mitgliedern vom Bündnis Agil und anderer Anti-Atom-Gruppen. Oft ist es im Zusammenhang mit Uranlieferungen, besonders jetzt auch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, ist es ja so, dass auch trotz dieses Krieges hier regelmäßig russisches Uran angeliefert wird. Und das war für uns natürlich auch jetzt gerade in den letzten Jahren verstärkt Grund genug, um hier auch öffentlich uns zu zeigen und hier auch angekündigte Urantransporte zu empfangen. Und das passiert momentan so durchschnittlich alle 2 bis 3 Monate. Nach dem Beginn der russischen Invasion 2022 in der Ukraine gab es sogar noch eine Steigerung bei den Uranlieferungen aus Russland. 2024 wurden 69 Tonnen nach Lingen geliefert, 2 Drittel mehr als im Vorjahr. Offiziell bekannt gegeben werden diese Importe vorher nicht. Das können wir beobachten. Es gibt da einschlägige Seiten im Internet, auf denen kann man jedes Schiff lokalisieren und wir kennen diese Schiffe, die in der Regel das Uran von Russland aus hier nach Europa bringen. Und so können wir dann immer, dann, wenn wir sehen, da hat jetzt wieder ein Schiff abgelegt in St. Petersburg, täglich gucken, wie weit sind die jetzt, wann werden sie in Rotterdam erwartet. Und dann können wir ungefähr dann auch abschätzen, wann die Ladung hier in Lingen ankommt. Warum verwendet man bei ANF in Lingen russisches Uran? Der Marktanteil von Rosatom und Twell, nicht an der Uranerzeugung, aber an der Urananreicherung, ist so groß, das ist bei über 40%, dass eben Uran aus Russland verwendet wird in verschiedensten Reaktoren, auch in den USA, in Europa, weil es einfach einen großen Teil des Marktes ausmacht. Mario Leberig von der Framatom GmbH. Das Uran, das suchen sich die Kernkraftwerksbetreiber aus, die sind auch die Besitzer dieses Urans, die stellen das Uran bei und wir integrieren das in Lingen in die Brennelemente. Uran selber ist ein Einheitsprodukt, das heißt, wo das herkommt, wer es gemacht hat, ist am Ende nicht relevant für die Eigenschaften, es geht halt einfach darum, wer kann wie viel machen. Und ist es auch besonders günstig, das, was aus Russland kommt? Es geht in erster Linie nicht um den Preis, es geht tatsächlich um die Kapazitäten. Was Russland nach Lingen liefert, ist bereits angereichertes Uran. Das Land hat zwar eigene Uranvorkommen, bekommt aber das meiste Natururan aus Kasachstan geliefert. In speziellen Anlagen wird es in Russland angereichert, quasi konzentriert, weil für die meisten Atomkraftwerke eine 6-fach höhere Konzentration des Spaltstoffs Uran-235 gebraucht wird, als er in Natururan vorkommt. Neben Russland reichern unter anderem Großbritannien, Deutschland, die Niederlande und Frankreich Uran an. Es gibt also keine Abhängigkeit von Russland. Anders ist es bei russischen Brennelementen, wie Atompolitik-Experte Michael Schneider erklärt. Die technischen Spezifikationen sind extrem einzigartig für diese Brennelemente. Und es gibt einfach dort auf dem Weltmarkt nur bisher einen einzigen anderen Anbieter, und das ist Westinghouse. Der US-amerikanische Kernenergiekonzern Westinghouse Electric Company ist ein Konkurrent der französischen Framatome und auch ein Riese im Nukleargeschäft. Westinghouse hat schon vor vielen Jahren angefangen, Brennelemente nach russischem Vorbild zu entwickeln, als erster westlicher Konzern. Bis dahin wurden die Kernkraftwerke russischer Bauart ausschließlich von Russland beliefert. Für Westinghouse war es mit großem Aufwand verbunden, bis das Unternehmen in Konkurrenz zu den Russen produzieren konnte. Westinghouse ist vorgeworfen worden von der russischen Seite, keine Rechte übernommen zu haben von den russischen Fabrikanten, sondern dass man die Elemente analysiert hat und dann mit viel Beratung entwickelt hat. Da wissen wir es nicht genau. Auf jeden Fall ist es eine mehrjährige, vielleicht zehnjährige Geschichte gewesen, um die Brennelemente herzustellen. Michael Schneider ist unabhängiger Analyst und Berater für Energie- und Atompolitik. Das Interview gibt er aus Kanada. Bekannt geworden ist er als Herausgeber des World Nuclear Industry Status Report, einem jährlich erscheinenden Bericht über den aktuellen Stand der weltweiten Atomindustrie, den er zusammen mit einem Team von internationalen Experten erarbeitet. Die ersten Verträge über die Lieferung von Brennelementen für Reaktoren russischer Bauart schloss Westinghouse im Jahr 2000 mit dem tschechischen Kernkraftwerk Temelin und 2001 mit dem finnischen Loviisa. 2007 ist Finnland wieder umgestiegen auf russischen Brennstoff. Ist übrigens ein ähnliches Schema, nachdem die Tschechische Republik eine Zeit lang Westinghouse-Brennelemente eingesetzt hat und dann wieder umgestiegen ist auf russische Brennelemente. Und da gibt es auch in der Fachliteratur Berichte darüber, dass es sehr schwierig war am Anfang. Das heißt, die Zuverlässigkeit der Brennelemente Westinghouses lag erheblich unter der Zuverlässigkeit der Brennelemente aus russischer Fertigung. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass die Brennelemente aus Russland erheblich billiger gewesen sind. Hätten denn Brennelemente aus Lingen, die hier möglicherweise hergestellt werden, technische Vorteile gegenüber den Brennelementen von Westinghouse? Das ist in der Tat so. Wir haben eine Besonderheit. Wir werden exakt die gleichen Brennelemente bauen, die schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, in den existierenden Anlagen betrieben werden. Das heißt, für die Betreiber, sie brauchen weder technische noch rechtliche Änderungen an ihren Anlagen vorzunehmen. Das ist eine erprobte und damit sichere und auch schnelle Lösung für die Betreiber. Das ist der große Vorteil, und deswegen haben die Kunden auch die Verträge bei uns unterschrieben, weil es einfach ihren direkten Bedürfnissen entspricht. Also okay, Westinghouse baut nicht genau exakt das, was die Betreiber in den Ländern gewohnt sind? Genau, die haben ihr eigenes Brennelementdesign, und das ist nicht das Identische. Geht es in Lingen auch um einen Konkurrenzkampf unter großen Kernenergiekonzernen? Für die amerikanische Westinghouse könnte es schwierig werden, den Markt in Osteuropa weiter zu erobern, wenn ANF in Lingen die Genehmigung bekommt, Brennelemente nach russischem Design herzustellen. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Rosatom seine Brennelemente immer weiter optimiert. Man darf sich das nicht so vorstellen, als hätte man einen Brennelement-Typen entwickelt vor 20 Jahren und seitdem ist nichts mehr passiert. Sondern es werden viele Dinge verändert und so werden auch Brennelemente weiterentwickelt. Und das ist gerade einer der Punkte, wo es nicht einfach ist, für einen anderen Hersteller mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Durch eine Kooperation mit Rosatom in Lingen könnte sich Framatom gegenüber dem US-amerikanischen Konkurrenten durchsetzen. In Lingen scheint man sich recht sicher zu fühlen, bald auch die Brennelemente russischer Bauart produzieren zu können. Jedenfalls bereitet sich die Firma ANF schon intensiv darauf vor. unter Beobachtung der örtlichen Bürgerinitiative. Sie hatten auch angekündigt, dass Ingenieure von Rosatom hier nach Lingen kommen müssten, um diese Maschinen in Betrieb zu setzen und zu warten. Das war dann allerdings ein Punkt, der gerade angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hier natürlich sehr kritisch gesehen wurde, dass man dann gleichzeitig eben russische Ingenieure hier in so eine ausgesprochen sensible Infrastruktur wie eine atomare Brennelementfabrik reinlässt. Und daraufhin hat dann auch der Betreiber gesagt, naja, wir arbeiten jetzt mal an einem Plan B. Ja. Dieser Plan B stimmt die AtomkraftgegnerInnen nicht weniger skeptisch. Und wie das dann so ist in einer Kleinstadt wie Lingen, da erfährt man natürlich auch viel über Bekannte und Leute, die jemanden kennen. Naja, und das hat dann hier auch für einigen Wirbel gesorgt, weil wir dann im Grunde das Geheimnis gelüftet hatten. Wo stehen denn jetzt eigentlich diese geheimen Maschinen, von denen alle reden, von denen aber niemand weiß, ob es sie überhaupt gibt und wo die sein könnten? So, hier sind wir jetzt am Dahmer Esch vor einer großen Halle, einem ehemaligen Möbelhaus. Von der Brennelementefabrik sind wir keine 2 Kilometer gefahren. Alexander Fendt zeigt auf eine große Industriehalle kurz vor dem Ortseingang Lingen. Mehrere Maschinen zur Erzeugung von Brennelementen stehen seit April 2024 in diesem Gebäude. ANF hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie sich Maschinen aus Russland liefern lassen würde. Für ihre Zusammenarbeit in Lingen wollten Framatom und Rosatom zuerst ein Joint Venture, also eine gemeinsame Firma, gründen. 2021 haben sie es in Deutschland versucht, kurz vor dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Ich war eigentlich sehr froh. 2022 hat Robert Habeck verkündet, dass es nicht genehmigt wird. Das in Deutschland geplante Joint Venture. Der niedersächsische Umweltminister Christian Mayer. Als ich dann aber hörte, dass Framatom das gleiche Joint Venture, was in Deutschland geplant war, aber hier nicht genehmigt wurde, einfach in Frankreich gemacht hat unter einer Postadresse und das abgeschlossen hat, zeigt es mir natürlich, dass es weiterhin eine Bedenkenlosigkeit gibt, weiter mit Russland eng zusammenzuarbeiten. Frankreich ist sehr daran interessiert, dass die Produktion in Lingen genehmigt wird. Es ist innerhalb Europas und sogar weltweit das Land mit dem höchsten Anteil an Atomstrom und einer sehr mächtigen Atomindustrie. Politisch ginge es darum, den Betreibern der osteuropäischen Atomkraftwerke zu helfen, meint Mario Leberig von Framatom. Es haben tatsächlich alle Betreiber die Framatom angesprochen, dass die Framatom doch bitte sich engagieren möchte beim Aufbau einer unabhängigen europäischen Brennelementversorgung. Und es haben 4 von 5 Betreibern jetzt schon Lieferverträge mit uns für dieses erprobte Design geschlossen. Also Diversifizierung und Europäisierung sind die beiden Stichworte. Michael Schneider, der unabhängige Analyst und Berater für Atompolitik, kann das nicht gelten lassen. Die Frage ist, welchen Fortschritt erreicht man mit der Installation in Lingen, wenn es um diese Unabhängigkeit geht? Ich kann das nur betonen. Welches Interesse hat denn Rosatom, über eine Lingenfabrik eine Unabhängigkeit zu schaffen, sich selbst überflüssig zu machen? Eine komplette Unabhängigkeit von Rosatom kann doch nicht in Rosatoms Interesse sein. Weil der Antrag der ANF noch nicht genehmigt war, durfte sie keine russischen Maschinen in ihren eigenen Produktionshallen aufstellen. Die Firma suchte im Frühjahr 2024 nach einem anderen Ort. Aber die Öffentlichkeit habe erstmal nichts von den Plänen gewusst, erinnert sich Alexander Fendt von der örtlichen Anti-Atom-Initiative. Dann haben wir auch erstmal nichts weiter gehört, bis wir dann eigentlich eher durch Zufall davon gehört haben, dass hier russischsprachige Leute in einem Lingener Hotel untergekommen sind, die morgens immer per Taxi zur Brennelementfabrik gefahren wurden. Dann klingelten bei uns natürlich alle Alarmglocken. Okay, Framatom hat behauptet, hier müssten keine russischen Ingenieure tätig werden. Jetzt sind die offensichtlich ja schon hier. Und die wurden zur Brennelementefabrik gefahren. Das war die Aussage des Taxifahrers. Die Aussage der ANF war allerdings, dass diese russischen Ingenieure das Betriebsgelände dort nie betreten hätten. Vielleicht haben sie nur das Verwaltungsgebäude betreten, vielleicht haben sie sich auf dem Parkplatz vorher getroffen und sind dann zusammen hier rüber gefahren. Wer weiß. Und dann wurde es so ein bisschen nebulös. Dann sagte man, also ja, man hätte eine Halle angemietet. Das wäre eine Halle unweit der Brennelementfabrik. Was im April 2024 passiert ist, da haben wir in einer Halle weit ab von unserer Fabrik, also völlig getrennt von der Fabrik, waren Quellmitarbeitende für einige Wochen da, haben die Maschinen an unsere Mitarbeiter übergeben. Da stehen sie jetzt, da testen wir sie jetzt weiter. Und wenn wir die Genehmigung haben, können die unsere eigenen Mitarbeiter in unsere eigene Anlage verbringen und da aufbauen. Formal gesehen ist das alles völlig legal. Natürlich haben wir uns an alle Gesetze und Vorschriften gehalten bei diesem Prozess. Und dank dieser Maßnahme, die wir gemacht haben, dieser Übergabe, sind wir halt jetzt in der Lage zu sagen, wir brauchen keine Quellenmitarbeitenden auf der Anlage, weder jetzt noch in Zukunft. Doch das kann der Atompolitik-Experte Michael Schneider nicht so sehen. Es ist zweifelsohne so, dass es sich um ein Projekt handelt, was längerfristig auf die Zusammenarbeit mit den russischen Partnern angewiesen ist. Also die Vorstellung, dass man praktisch die Blaupausen kauft, das Betriebspersonal ausbildet und dann die russischen Partner nach Hause schickt, ist absurd. Und ich glaube, die Geschichte der Westinghouse-Produktion zeigt das sehr gut, wie schwierig es ist und wie schwierig es auch ist, immer weiter zu entwickeln und immer praktisch dabei zu bleiben, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Im Frühjahr 2024 schulten 20 russische Mitarbeiter in der angemieteten Lingener Halle ebenso viele Mitarbeiter von ANF an den Maschinen von Twell. Ein Probebetrieb ohne Uran, der über 4 Wochen ging. Und daher haben Sie auch keine Bedenken, dass da Mitarbeiter vom Geheimdienst dabei waren? Das ist jetzt nicht mein Beritt. Wir haben die Gesetze und die Vorschriften eingehalten. Die Behörden waren informiert. Die Quellmitarbeitenden sind natürlich mit Visum eingereicht und haben das offizielle Visumverfahren durchlaufen. Das heißt, die Sicherheitsbehörden hatten ausreichend Gelegenheit, das zu überprüfen. I doubt. Ich bezweifle, dass diese Leute von Rosatom keinen Zugang zu kritischer Ausrüstung und kritischen Teilen der Anlage in Lingen hatten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie diesen Zugang tatsächlich hatten. Das sagt der russische Umweltaktivist Wladimir Slivyak. Wherever Rosatom goes, wo auch immer Rosatom hingeht, es sind immer Leute vom FSB dabei. Sie sind vom Geheimdienst, dem ehemaligen KGB. Ich meine, es funktioniert nicht anders. Das ist immer so. Wenn dann etwas passiert, wenn es zu einem militärischen Konflikt kommt, dann könnten diese Leute zur Sabotage greifen. Und auf jeden Fall würden sie dort spionieren und Informationen sammeln. Allgemein ist bekannt, dass der russische Staat in der Tat auch in Deutschland und Europa tätig ist. Der Pressesprecher des Bundesumweltministeriums, Bastian Zimmermann. Es gab Spionagefälle mit Festnahmen, auch hybride Angriffe, wie Cyberattacken waren zu beobachten, deren Spuren nach Russland führen. Das Besondere und Problematische an dem geplanten Vorhaben von ANF Lingen ist, dass es nur in Kooperation mit einem Staatsunternehmen des Staates verwirklicht werden kann, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. November 2024 vor den Emslandhallen in Lingen. Drinnen beginnt gleich ein Erörterungstermin, zu dem das niedersächsische Umweltministerium geladen hat. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hatten Umweltverbände und Privatpersonen 2 Monate Zeit, ihre Bedenken zu formulieren. Gegen die Pläne von ANF wurden fast 11.000 Einwendungen eingereicht. Jetzt sollen sie in der großen Veranstaltungshalle angehört und diskutiert werden. Eine überlebensgroße Figur begrüßt die Besucher. im schwarzen Anzug mit roter Krawatte und einem riesigen Kopf, der deutlich Putins Züge trägt. Auf der einen Seite stehen die Kritiker des Vorhabens mit gelben Anti-Atom-Fahnen und Transparenten. Wir produzieren hier noch weiterhin Müll, den die Allgemeinheit entsorgen muss. Und ich weiß gar nicht, warum. Wir brauchen das nicht. Und ja, in meinen Augen darf das auch nicht genehmigt werden. Auf der anderen Seite ANF-Mitarbeiter mit einem Firmenlogo-Aufkleber auf ihren Jacken. Proud to be Framatom. Keine Meinung. Habe ich dazu nicht. Also wirklich nicht. Also zu dem Thema nicht. Haben Sie eine Meinung dazu? Nein, danke. Darf ich Sie mal fragen, warum Sie heute hier sind? Also warum ich hier bin? Ich finde es wichtig, ein Zeichen setzen für eine unabhängige Energieversorgung in Europa, besonders in Osteuropa, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein wichtiges Zeichen für die Arbeitsplätze hier in der Region. Im Foyer treffen wir die Co-Vorsitzende der deutschen Sektion der internationalen ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkriegs, Angelika Clausen. Ihre Organisation hat 1985 den Friedensnobelpreis erhalten. Für uns bedeutet die Erweiterung der Brennelementefabrik, dass es eine Erweiterung der Produktion und eine Fortführung der Produktion der osteuropäischen Atomkraftwerke geben wird. Und die osteuropäischen Atomkraftwerke sind zum großen Teil alt, also mehr als 35 oder 40 Jahre alt und zum Teil ohne Containment, sehr gefährlich. Und wenn da ein Atomkraftwerk hochgehen würde, wenn es zu einer Kernschmelze kommen würde, wegen des schlechten Sicherheitszustands, wäre nicht nur Österreich betroffen. Deutschland wäre genauso betroffen, Polen wäre betroffen, Italien, Schweiz und so weiter. Und wir brauchen den Atomausstieg. Es ist dringend, den Atomausstieg auszuweiten von Deutschland auf ganz Europa. Im Saal sind Fernseh- und Tonaufnahmen untersagt. Die Journalisten sitzen auf einer Empore. Links auf der Zuschauertribüne die Framatom-Mitarbeiter. Unten im Saal die Einwender. Anti-Atom-Gruppen aus ganz Deutschland sind gekommen. Etwa 300 Menschen haben sich hier versammelt. Vorne auf dem Podium Vertreter der niedersächsischen Genehmigungsbehörde, der Antragstellerin ANF, Fachleute vom TÜV und vom Bundesumweltministerium BMUV. Die Einwender stehen einzeln auf und tragen ihre Bedenken vor. Einige teilen ihre Sorgen emotional mit, andere argumentieren sachlich. Und sie stellen Fragen, vor allem an die ANF-Vertreter auf dem Podium. Würden Sie Rosatom durch die Kooperation in Lingen nicht gerade erst die Gelegenheit bieten, weiter im Atomgeschäft zu bleiben? Wie intensiv war der Kontakt zwischen den Mitarbeitern von ANF und den russischen Ingenieuren in der angemieteten Halle? Entscheidend sei, dass die TWEL-Mitarbeiter nicht auf dem werkseigenen Gelände waren, weicht ANF aus. Wie lange planen Sie, in Lizenz mit Rosatom Brennelemente herzustellen? Bis 2030 wollen wir ein eigenes Design entwickeln, antwortet einer der ANF-Vertreter. Dann wäre ANF nicht mehr auf die Lizenz von Rosatom angewiesen. Die Firma glaubt, danach unabhängig produzieren zu können. Alles startklar? Noch nicht. Schön, dass Sie alle da sind. In der Pause tummeln sich die Teilnehmer im Foyer. Vertreter von ANF und der Umweltverbände treten mit Statements vor die Kameras und Mikrofone. Andreas Sikorski von der niedersächsischen Genehmigungsbehörde erklärt: Ziel dieses Erörterungstermins ist es, mit den Einwendern zu diskutieren und, so wie Sie es heute auch erleben, inhaltlich gemeinsam mit der Antragstellerin, mit den Sachverständigen, mit dem BMUV, mit unserem Sachverstand eben die Dinge zu vertiefen, zu bewerten für uns und dann am Ende des Tages auch in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Alexander Fendt vom Lingener Bündnis Agil. Ich bin ja hier von der örtlichen Bürgerinitiative. Und ich muss sagen, für uns stellt sich der Erörterungstermin jetzt schon als sehr, sehr unbefriedigend dar. Wir müssen sagen, dass die Befürchtungen, die wir im Vorfeld schon hatten, sich bis jetzt alle schon bestätigt haben. Denn es hat sich gezeigt, dass Framatom offenbar keine kurzfristige Zusammenarbeit mit Rosatom plant, sondern ganz im Gegenteil, alles ausgerichtet ist auf eine langfristige strategische Zusammenarbeit. Es geht hier ganz offenbar nicht darum, jetzt den osteuropäischen Ländern kurzfristig auszuhelfen, sondern es geht da um Pläne, die viel, viel größer sind, die langfristiger sind. Zuvor hatte ein Vertreter von ANF im Saal erklärt, Brennelemente, die bisher von Russland an die osteuropäischen Kernkraftwerksbetreiber geliefert wurden, hätten sich bewährt und seien den Betreibern vertraut. Ob die Zusammenarbeit mit Twel in Lingen längerfristig stattfinde, das würde nicht ANF selbst entscheiden, sondern der Kunde. Im Klartext, solange die Betreiber noch nicht zufrieden mit den ANF-eigenen Brennelementen sind, wird die Firma auch nach 2030 weiter mit Rosatom zusammenarbeiten. Es könnte eine schier endlose Geschichte werden. Und Framatom könnte das im Konkurrenzkampf mit der US-amerikanischen Westinghouse sehr gelegen kommen. Solange der französische Konzern weiter in Lizenz mit Rosatom fertigen kann, hat er einen Vorteil gegenüber Westinghouse. Russland ist beim Kraftwerksbau abhängig von Produkten der westlichen Atomindustrie, beispielsweise von elektronischer Leittechnik und Turbinen, vor allem aus Frankreich. Russland, das ist ein absolut essentieller Kunde für die französische Atomindustrie. Nach meiner persönlichen Einschätzung ist die Abhängigkeit von Rosatom als Markt das absolut Entscheidende für die französische Industrie. Bis heute hat die EU im gesamten Nuklearbereich keine Sanktionen gegenüber Russland beschlossen, auch wenn sie immer wieder Thema waren. When they were discussing possible EU sanctions against Rosatom. Als man über mögliche EU-Sanktionen gegen Rosatom diskutierte, glaube ich, dass es Frankreich war, das dahinter stand, Rosatom nicht zu sanktionieren. Und deshalb gibt es bis heute keine Sanktionen. If not France, I think there would be sanctions already. In der EU muss alles einstimmig passieren bei den Sanktionen, das erleben wir ja. Auch im Öl- und Gasbereich gibt es ja immer wieder Debatten um einzelne Länder. Bei Gas, wo die Slowakei oder Ungarn dann blockieren. Der niedersächsische Umweltminister Christian Mayer. Und ich finde, es wäre ein gutes Zeichen europäischer Solidarität, wenn man die Forderungen, die auch aus der Ukraine kommen, auch von Zelensky, dass man doch da auf die hört und auch die Sanktionen neben Gas und Öl auch auf den Bereich Atomenergie ausweitet. Gerade der Bereich ist so sensibel und da geht es um so viele Geschäfte und es geht eben auch um so viel Sicherheitsrelevanz. The US introduced sanctions not against Russian nuclear industry, but against Russian uranium. Die USA haben Sanktionen nicht gegen die russische Atomindustrie, sondern gegen russisches Uran eingeführt. Die vorherige Regierung, die Regierung Biden, hat ein Verbot der Einfuhr von russischem Uran erlassen. Aber dieses Verbot erlaubt es amerikanischen Unternehmen, wenn sie woanders kein Uran finden, eine Sondergenehmigung zu erhalten und weiterhin Uran aus Russland zu kaufen. Und ich denke, die Europäische Union könnte im Grunde dasselbe tun. Sie könnte ein Verbot für Rosatom als juristische Person einführen. Und sie könnte auch sagen, wenn es Länder gibt, die keine Alternative für die Wartung von Reaktoren und die Versorgung mit Kernbrennstoff finden, könnten sie als Ausnahmeregelung eine Sondergenehmigung einholen und weiterhin Kernbrennstoff aus Russland beziehen, solange es keine Alternativen gibt. Die Bundesregierung arbeitet auf EU-Ebene schon länger daran, dass es gegen die Einfuhr von russischem Uran EU-Sanktionen geben wird. Bastian Zimmermann, Pressesprecher des Bundesumweltministeriums. Bislang gab es dazu noch keine Einigkeit unter den Mitgliedstaaten, aber es ist durchaus denkbar, dass das noch gelingt. Was die geplante Zusammenarbeit mit Rosatom in Lingen betrifft, hat die französische Regierung klargemacht, dass sie ein starkes Interesse an der Anlage in Lingen hat, sodass es in diesem Bereich vermutlich keine Sanktionen geben wird. Wie es bei ANF in Lingen weitergeht, wird sich daran zeigen, wie die Entscheidung der Politik ausfällt. Die Firma hofft seit ihrer Antragstellung 2022 auf die Genehmigung. Mario Leberig von Framatom. Seit Februar 2025 ist die Verschriftlichung des Erörterungstermins vorliegend. Seit März 2025 liegt das TÜV-Gutachten vor. Die Entscheidung ist also überfällig. Das ist wirklich bedauerlich, weil in der Tat, okay, wir warten, aber im Wesentlichen warten die Betreiber, die jetzt nicht wissen, klappt das nochmal oder klappt das nicht, kriegen sie diese alternative Versorgung, ja oder nein? Der niedersächsische Umweltminister Christian Mayer erläutert seinerseits. Das Verfahren läuft nach dem Buchstaben des Atomgesetzes, nach Recht und Gesetz. Aber das führt eben auch dazu, dass man keinen zwingenden Zeitdruck hat, dass es nicht eine Frist gibt oder irgendein beschleunigtes Verfahren für ein so sensibles Thema. Schließlich geht es um mögliche Spionage und Sabotage, kurz die innere und äußere Sicherheit Deutschlands. Dennoch versuchen einige, den Minister in ihrem Sinne zu beeinflussen. Natürlich gibt es seit Jahren aus Frankreich immer wieder Druck, dass man doch jetzt schnell genehmigen soll. Das lese ich ja auch immer. Und natürlich gibt es auch solche Briefe und es gibt natürlich auch solche Herausforderungen aus dem politischen Feld dort vor Ort in Lingen. Der Stadtrat hat sich mehrheitlich dafür entschieden. Auch die Gewerkschaften sagen, es geht da um unsere Arbeitsplätze. Wir wollen das schnell genehmigt haben. Nicht nur die Brennelementefabrik, auch das Kernkraftwerk Lingen hat über viele Jahre Arbeit in die Stadt gebracht. Und immer noch sind Menschen mit dem Rückbau des Kraftwerks beschäftigt, der noch mindestens bis 2040 dauern wird. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern gibt es deshalb Sympathien für die Atomindustrie. Was würde passieren, wenn Deutschland die Genehmigung für die Fertigung in Lingen verweigert? Finnland und die Länder in Osteuropa müssten dann wohl mit den Brennelementen des amerikanischen Konzerns Westinghouse zurechtkommen. Der Atompolitik-Experte Michael Schneider sieht dazu noch eine Alternative. Das ist das erste Problem, ist die große Abhängigkeit von der Atomkraft. Das heißt, die Frage, wie wird man unabhängig von Russland, ist zunächst die Frage der Abhängigkeit von der Atomkraft. Und wie wird man weniger abhängig von Atomkraft? Das ist ganz einfach. Man macht eine andere Energiepolitik. Wir möchten, dass die Verarbeitung von Uran hier in Lingen beendet wird, dass man eben auch hier in Lingen sagt, wir steigen aus der Atomkraft. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir hier keine Brennelemente mehr produzieren. Deutschland gewinnt seinen Strom nicht mehr durch Atomkraft. Setzt auf erneuerbare Energien wie Wind und Sonne. Während die osteuropäischen Länder durch ihre Abhängigkeit von Rosatom mit ihren Kernkraftwerken in der Bredouille sind. Denn der russische Aggressor greift in der Ukraine weiter an. Wie kann Solidarität mit den betroffenen Ländern aussehen? Sich selbst dafür auch mit Rosatom zusammenzutun, wirkt absurd. Und dennoch, darauf könnte es in Lingen hinauslaufen. Auch das Bundeskanzleramt zeigt starkes Interesse für dieses Verfahren, das im Land Niedersachsen durchgeführt wird. Mit einer Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz haben wir den Schriftverkehr dazu angefordert. In den Mails, die wir erhalten haben, erkundigt sich das Kanzleramt beim Bundesumweltministerium nach Zeitplänen, drängt auf Beschleunigung. Den weitaus größeren inhaltlichen Teil der Korrespondenz haben wir nicht bekommen, weil deren Veröffentlichung nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen hätte. So die Begründung der Ablehnung. Es handele sich um einen Vorgang mit großer politischer Relevanz in den deutsch-französischen Beziehungen, der das öffentliche Interesse an einer Veröffentlichung überwiege. Auch im Europaparlament gibt es viele, die sagen, wir dürfen keine neuen Abhängigkeiten haben. Aber am Ende muss das Bundeskanzleramt sagen, wie es dazu steht. Wann die Entscheidung über die Zusammenarbeit mit Rosatom in Lingen fällt, ist weiterhin offen. It's probably Mr. Merz who will actually do the real decision. Es ist wahrscheinlich Herr Merz, der die eigentliche Entscheidung treffen wird. Und ich denke, wenn es wirklich nur vom niedersächsischen Ministerium abhängen würde, dann würden sie sicherlich Nein sagen. Aber was Bundeskanzler Merz sagen wird, das weiß ich nicht. Atompoker mit Russland. Deutsche Brennelementefabrik will mit Rosatom kooperieren. Ein Feature von Maike Hildebrand und Karl Ammansberger. Es sprachen Daniel Berger und die Autoren. Ton und Technik Michael Morawitz und Malte Wiegert. Regie Anna Panknin. Redaktion Lena Rocholl. Produktion Deutschlandfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2025.